Der letzte Sommer. Ein Hörspiel von Simon Glas nach Motiven der Erzählung von Ricarda Huch. Die übernächste Station ist Kremskoi. Ich steige auf der nächsten aus und fahre zurück. In Kremskoi darf uns niemand mehr zusammen gesehen haben, Lou. Du hättest ruhig in Petersburg bleiben können, Konstantin. Diese Stunde in der Bahn ist möglicherweise die letzte, in der ich den Freund Lou für mich habe. Wenn wir einander das nächste Mal sehen, gibt es für dich und mich nur die Aufgabe. Unsere Freundschaft schließt die Aufgabe ein, Konstantin. Das klingt sehr schön. Aber es ist nicht wahr. Mach dir klar, dass du ganz allein bist, bis du Kremskoje nach dem Erfolg wieder verlässt. Mach es dir jeden Tag klar. Was soll das? Du wirst mich verstehen, wenn du in Kremskoje bist und den Gouverneur gesehen hast. Du kennst bisher nur die Taten seiner Exzellenz. Herrn von Rasim Kara selbst kennst du noch nicht. Du wirst nicht dem Zwingherrn von Petersburg gegenübertreten. Nicht dem Tyrannen, der unsere Freunde einkerkert. Sondern einem großzügigen, freundlichen Edelmann. Der vielleicht deinem Vater nicht unähnlich ist. Ich weiß, wohin ich gehe. Du bist klug. Aber du hast ein liebevolles Herz, mein Freund. Der Gouverneur hat zwei Töchter und einen Sohn. Man sagt, dass sie entzückend sind. Ja, ja, gewiss. Und Frau von Rasim Kara gilt als eine der gutherzigsten Damen in der Petersburger Gesellschaft. Sei auf der Hut, Lou. Ich bin der Sekretär des Gouverneurs. Und ich werde ein vorzüglicher Sekretär sein. Und ein vorzüglicher Beschützer seiner Exzellenz. Und ein vorzüglicher Beschützer. Gegen alle Bedrohungen des Gouverneurs. Er wird mit mir zufrieden sein. Ich nehme an, dass du vor allem Frau von Rasim Kara beruhigen musst. Ich werde ihr die Ruhe wiedergeben. Der Gouverneur selbst ist kein Mann, den ein einziger Drohbrief das Fürchten lehrt. Sie schrieb mir, wie glücklich sie wäre, dass gerade ein Mann aus guter Familie von vornherein allen vertrauenswert. Seine Großmutter war eine geborene Panin. Na, seine Fertigkeit im Schießen ist doch wohl wichtiger als seine Abstammung. Und wenn er auch noch von Familie ist, wird er bestimmt schrecklich langweilig sein. Noch Tee, Mama? Nein, danke, Kind. Und schießen soll er nicht. Er soll es ja nur im Notfall tun, Jessica. Papa würde es auch nicht mögen. Papa findet ihn überhaupt unnötig. Und ich finde, Papa hat recht. Wenn Papa gegen die Studenten nicht gleich ein ganzes Rudel Kosaken geschickt hätte, braucht er jetzt auch keinen Wachhund. Nur Tyrannen brauchen so etwas. Katja, du tust deiner Mutter weh. Ach. Der junge Mann wird Papas Sekretär sein. Papa braucht einen Sekretär und ich habe ihn angestellt. Du bist viel zu jung, um Papas Entscheidungen zu kritisieren. Wenn er fand, dass die Studenten eine feste Hand spüren müssen... Sie riecht sich ja nur auf, weil ihr langweiliger Peter beinahe auch dabei gewesen wäre. Und du bist viel zu dumm, um was Politisches zu begreifen, du Sofapüppchen. Katja, Jessica, seid ihr denn meine Töchter? Ich muss mich ja schämen für euch. Ach, ist doch wahr. Es ist jedenfalls gut, wenn Papa hier einen Gehilfen hat, der ihn gleichzeitig beschützt. Es wird mich beruhigen, dass dazu endlich ein Mann im Hause ist. Gut, dass Vanya das nicht gehört hat, süße Mama. Er hält sich doch schon längst für einen Mann. Und ihr werdet gefälligst zu dem jungen Mann freundlich sein. Ich werde ihn verachten. Ob er wohl gut aussieht, der Sekretär und Wachhund? Na, dir genügt ja schon ein glattes Gesicht. Warum bist du denn nicht mit Vanya zur Bahn gefahren, ihn abzuholen? Dann wüsstest du schon jetzt, wie er aussieht. Sie sehen ganz anders aus, als ich mir gedacht habe, Lou Pavlovich. Ganz anders. Das tut mir leid. Ja. Sie sind eine Enttäuschung. So? Ein Schutzengel für Papa. Da erwartet dich einen großen, dicken Kerl mit riesigem Vollbart und finsterem Blick. Pistole umgeschnallt und ein langes Messer in der Hand. Aber Sie... Nun? Ich müsste lügen, wenn ich sagte, dass Sie mir nicht gefallen. Sie werden eine angenehme Abwechslung sein hier auf dem Land. Papa wollte ja nicht, dass ich in Petersburg blieb. Sie sind Student. Eben darum. Er dachte, ich würde die gleichen Dummheiten machen wie diese Dickhäuter mit ihren heißen Köpfen. Demonstrieren und so weiter. Mein Vetter Peter ist auch so einer. Auf den Sohn des Gouverneurs wäre er doch sicherlich verlassen. Ach, darum meinen Sie? Oh, nein. aber weil mir sowas viel zu langweilig ist. Natürlich stehe ich ganz auf der Seite der Rebellen. So. Aber hat dramatisches Verhalten einen Sinn? Jetzt sitzen sie im Gefängnis. Und Papa, ganz alte Schule, ganz zarentreu bis ins Mark, wird ihnen den Prozess machen. Und alles nur, weil die Regierung irgendeinen Professor kassieren wollte, der uns Studenten imponierte. Sagen Sie so etwas auch vor dem Gouverneur? Aber Lupavlovich, der arme Papa hat doch Sorgen genug. Und er erhitzt sich so leicht bei jedem kleinsten Anlass. Nein, ich sage, Vater, wie du willst und tu im Übrigen, was ich will. Das tun wir ja alle, nicht wahr? Soweit es sich mit den Wünschen anderer Leute vereinbaren lässt, gewiss. Oh, wie würdig Sie reden, Lupavlovich. Das wird mir mal gefallen und Sie ungemein beruhigen. Ich jedenfalls bin froh, dass Sie keinen Vollbart und kein Pistol haben. Nicht sichtbar wenigstens. Oh, Kiefer, geht es denn wirklich nicht schneller? Schneller, schneller. Es wird ein vergnügter Sommer werden. Meinen Sie nicht? Sie dürfen nicht vergessen, dass ich als Sekretär zu Ihrem Vater komme. Och, hier draußen wird Papa mit der Zeit ganz genießbar faul. Dafür sorgen Mama und meine Schwestern auch. Meine Schwestern sind übrigens sehr böse, dass sie kommen. Das tut mir leid. Aber wie soll ich es ändern? Ich bin sicher, Sie werden es in 2 Stunden geändert haben, ohne etwas dazu zu tun. Sie schmeicheln mir, Ivan Igorowitsch. Sagen Sie doch einfach Vanya zu mir. Und ich sage Lu. Das ist auf die Dauer viel bequemer, ja? Meine Schwestern also. Katja, das ist nämlich ein liebes kleines Streitross. Und Jessica, das ist ein süßes Vögelchen. Süß sind sie alle beide. Die denken auch, dass ein Schutzengel unbedingt grässlich sein muss. Aber sie werden sie ebenso schnell bekehren wie mich. Sie sind süß, ja, meine Schwestern, aber furchtbar schwierig. Also Kiefer, jetzt fährst du wie ein Leichenzug. Die Pferdchen sind müde, ich bin auch müde. Müde vom scharfen Wasser, Väterchen, wie? Verträgst nichts mehr, Väterchen. Oh. Sehen Sie, Lu, da liegt unsere Datsche. Ach, das ist sie. Nicht besonders groß, nicht besonders neu, aber das schönste Sommerhaus auf der Welt. Genug für heute, Lupavlovich. Ich will Sie nicht mit Schreibereien überbürden. Meine Frau hat ganz recht. Ich soll den Sommer genießen und Sie sollen Zeit für Ihre eigenen Arbeiten haben. Euer Exzellenz wissen, dass ich Tag und Nacht zur Verfügung stehe, wenn es sein muss. Es genügt, dass Sie überhaupt da sind, Lupavlovich. Wäre ich allein, ich hielt Ihre Anwesenheit für unnötig, das wissen Sie. Ich glaube nicht an den Ernst der Drohungen bei diesen sogenannten Freiheitskämpfern. Aber meine Frau... Wenn ich das sagen darf, Euer Exzellenz sollten den Ernst dieser Menschen nicht unterschätzen. Sie halten ihre Sache für die beste der Welt. Dafür sind sie jung und dumm. Sie glauben, dass sie berufen sind, diese Welt entscheidend zu verändern. Darum werden sie vor nichts zurückschrecken. Euer Exzellenz dürfen das nicht zu gering einschätzen. Na, würden Sie einen Mord begehen, um die Welt zu verändern, Lupavlovich? Es gibt in unserer Geschichte Beispiele genug. Es gibt keine. Liebe, Gewinnsucht, Eifersucht. Das waren die Beweggründe für die Untaten, an die Sie denken. Aber in unserem Falle wäre der einzige Beweggrund Wahnsinn. War ich denn ungerecht, als ich die Ordnung wahrte und Aufrührer wie diesen Demadov verhaften ließ? Sagen Sie es, war ich ungerecht? Euer Exzellenz hätten nicht anders handeln können. Sie sagen es. Sie sind jung, aber klug. Ich glaube nicht, dass die eifrigen Anwälte Demadovs dümmer sind. Nur hitziger sind sie. Ich gönne Ihnen Ihre heimlichen Briefe, wenn es mich auch ärgert, dass Sie meine Frau ängstigen. Euer Exzellenz, was schadet es, wenn Demadov begnadigt würde? In aller Stille entlassen. Man würde den weisen Richter segnen. Vergessen Sie nicht, Alexei Demadov ist für alle Studenten Leitstern und Vorbild. Lupavlovich, ich habe nicht mit meinem Herzen zu entscheiden, sondern Kraft meines Amtes, das ich von seiner Majestät, dem Zaren, empfangen habe. Demadov mag ein glänzend begabter Mensch sein, aber er ist ein Rebell. Und Rebellen dürfen ihrer Strafe nicht entgehen. Ist nicht aber die Gnade die herrlichste Macht in der Hand des Herrn? Ich bitte Sie, Rebellen legen Gnade nur als Schwäche aus. Und niemand wird mich schwach finden. Aber ich muss mir überlegen, ob ich nicht Demadov jetzt schon den Prozess machen werde. Und nicht erst im Herbst. Es wäre dann geschehen und vollbracht. Eine solche Vorverlegung würde unerwünschtes Aufsehen machen. Das würde ich in Kauf nehmen. Ich werde Ihnen in diesen Tagen sagen, ob wir nach Petersburg gehen oder nicht. Lassen Sie mich jetzt bitte allein. Lu Pavlovich, was tun Sie hier? Guten Morgen, Jelisaweta Michailowna. Ich sitze oft am frühen Morgen auf der Terrasse. Aber Sie wollen allein sein? Ich will Sie nicht vertreiben. Nein, nein, ich wollte ohnehin noch einen Spaziergang machen. Sagen Sie mir, Lu Pavlovich, unsere weißen Nächte hier draußen, Sie sind das nicht gewöhnt, nicht wahr? Ich bin ein Stadtkind, dort spürt man die hellen Nächte nicht so. Manchmal finde ich wenig Schlaf. Aber das ist doch nur gut, Jelisaweta Michailowna. Der Wächter soll nicht schlafen. Ja, ja, ich weiß. Aber glauben Sie denn wirklich, dass Gefahr droht? Ich bin dazu da, um jede Gefahr zu bannen, Jelisaweta Michailowna. Sie sollen ganz ruhig sein. Ich mache mir nur große Vorwürfe, dass ich Sie heute Nacht so erschreckt habe. Ach, das habe ich schon längst vergessen. Es war nur der Augenblick. Es tut mir leid. Es tut mir sehr leid. Aber nun wissen Sie, dass ich immer auf dem Posten bin. Sie wissen, wie ruhig ich geworden bin, seit Sie hier sind, Lu Pavlovich. Das ehrt mich. Und ich will alles tun, dieses Vertrauen noch zu verdienen. Störe ich, Mama? Ihr seht ja so ernst aus wie Kiefer, wenn er getrunken hat. Die Sonne blendet, Kind. Und du solltest nicht so hässliche Vergleiche wählen. Ich darf Sie jetzt verlassen. Gehen Sie spazieren, Lu Pavlovich. Ja. Da komme ich mit. Oh, entschuldigen Sie mich bitte für diesmal, Jekaterina Jegorowna. Ich habe Kopfweh. Kopfweh? Na schön, wenn Sie nicht wollen. Katja, gehen Sie nur, Lu. Später ist es zu heiß. Ja. Katja, Kind, du solltest dein Herz nicht so auf der Zunge tragen. Ihr kennt euch erst so kurz. Oh, sieh mich nicht so dramatisch an, Mama. Das ist bei uns alles nicht so ernst, wie es in deiner Jugend war. Wir sind doch modern. Was du modern nennst, das nenne ich einfach unschön. Aber sage mir, Kind, ob unser Lou wohl so ganz gesund ist? Der? Für den gibt's doch sowas wie eine Krankheit überhaupt nicht. Ja, ich meine innerlich gesund. Ob er zum Beispiel nicht vielleicht schlafwandelt? Aber Mama, hast du ihn im Nachthemd auf dem Dachfirst gesehen? Da musst du mich unbedingt das nächste Mal holen. Das will ich mir nicht entgehen lassen. Du hast immer nur deinen Unsinn im Kopf. Es wäre doch möglich, dass Lou so zart und empfindsam, wie er sicherlich ist, ja, dann müsste man doch für ihn sorgen. Vielleicht, wenn er sich bei Papa überarbeitet. Na, dafür ist er ja schließlich Sekretär, oder nicht? Du willst ihn wohl ganz faul herumlaufen lassen? Er ist in erster Linie Papas Beschützer. Und für diese Aufgabe muss er ganz gesund bleiben. Tja, er ist doch ganz gesund. Warum sprichst du eigentlich davon? Man soll sich ruhig über alle Möglichkeiten Gedanken machen. Ja, ja. Sicherlich ist er ganz gesund. Bestimmt. Nur manchmal hat er so etwas Geheimnisvolles. Lu? Aber Mama, der hat keine Geheimnisse. Der ist normaler und offener als wir alle. Lu und ein Geheimnis? Was für ein Gedanke. Hat dich jemand gesehen, Konstantin? Niemand. Aber du hast mich lange warten lassen, Lu. Ja, ich wurde aufgehalten. Du weißt nicht, wie das dort ist. Außerdem... Ja? Ich finde dieses heimliche Treffen so unnötig wie nur etwas auf der Welt. Du hast doch meine Briefe. Eben. Du schreibst nichts von deiner Aufgabe. Du befasst dich mit psychologischen Studien an der Familie. Du entwickelst Sinn für dieses ideale russische Heim des Gouverneurs. Deine Briefe lesen sich, als wärest du auf Besuch bei deiner Großtante in Odessa. Weiter. Weiter? Wir sind sehr beunruhigt über dich. Nichts weiter. Was willst du eigentlich damit? Waren wir uns nicht einig darüber, dass wir nicht vorgehen wollten, wie die fanatischen Büffel? Soll ich mich vielleicht so benehmen, als wollte ich mein eigenes Leben wegwerfen und nicht das des Gegners? Warte doch ab! Du hast mir vom Gouverneur geschwärmt, als ob er dein angebetetes Vorbild wäre. Es schmerzt eben, wenn ein schöner alter Baum fallen muss, um eine Eisenbahnlinie Platz zu machen. Sehr poetisch, aber nicht sehr zweckmäßig. Ich sage dir noch einmal, warte ab. In ein paar Wochen werde ich wie ein Glied der Familie sein und darum gänzlich unverdächtig. Und dann wird es vielleicht zu spät sein. Ach, wir müssen warten, bis es Zeit ist, Konstantin. Nicht länger und nicht kürzer. Mit einer Übereilung hätte ich beinahe heute Nacht alles verdorben. Du warst unvorsichtig? Ach, nein. Aber ich hätte mich trotzdem um mein Haar verraten. Wie denn? Der Gouverneur sprach davon, den Studentenprozess schon jetzt einzuleiten. Ach. Er hat sich das wieder überlegt. Aber für einen solchen Fall musste ich Vorsorge treffen. Ich habe ausprobiert, ob es möglich sei, den Gouverneur und seine Frau in ihren Betten nachts mit Äther zu betäuben, ihn mit einem Herzstich zu töten und mich wieder ins Bett zu legen. Ich habe es heute Nacht ausprobiert. Du warst also doch unvorsichtig. Ach, hör mir doch zu. Ich schlich mich ins Ankleidezimmer, durchquerte es. Aber kaum hatte ich den Fuß auf die Schwelle des Schlafzimmers gesetzt, sah ich Frau von Rasimkara auf mich zustürzen. Was wollen Sie? Rief sie mich an. Wer sind Sie? Sie hätte ihren Mann mit ihrem Leib gedeckt. Ich will dir gestehen, dass ich in diesem Augenblick fast die Besinnung verloren hätte. Die Frau war so merkwürdig. So schön. So anders als am Tag. Das raubte mir den Atem. Und? Sie erkannte mich. Sie zog mich hinaus ins Ankleidezimmer. Sie sagte mir, sie hätte mich für einen Mörder gehalten. Dann lächelte sie erleichtert. Mein Gott. Mich für einen Mörder. Und? Dann? Ich sagte ihr, ich hätte ein Geräusch gehört und wäre nur nach Sinn gekommen, ob alles in Ordnung sei. Das hätte ich schon öfters getan, sagte ich. Nur hätte sie mich nie bemerkt. Glaubte sie dir? Natürlich glaubte sie mir. Jedenfalls wissen wir nun, dass der Gouverneur selber fest und tief schläft. Andererseits, diese Art der Ausführung widersteht mir sehr. Ich habe es heute Nacht gemerkt. Ich muss einen anderen Weg finden. Das ist das erste vernünftige Wort, das ich von dir höre. Welchen Weg also? Tja, der Gouverneur hat sich in diesen Tagen ein Automobil aus Petersburg kommen lassen. Kiefer, der alte Kutscher, lernt es fahren. Nun, ich selber lenke ja auch, das weißt du. Ach, aber dieser Weg ist wahrscheinlich zu unsicher. Immerhin... Der Gouverneur hat dabei Geschmack an Maschinen bekommen. Er denkt daran, sich eine von diesen neuen Schreibmaschinen ins Haus zu nehmen und sie selber zu benutzen. Mein Plan ist nun, durch einen solchen Apparat eine Sprengladung auslösen zu lassen. Ich werde dir bald genauer darüber schreiben. Warte nicht so lange damit, unsere Freunde werden ungeduldig, Lou. Denk an Demodov, er muss gerettet werden. Demodov ist jetzt im Gefängnis sicherer als irgendwo sonst. Ich werde so lange warten, bis es mir richtig scheint zu handeln. Verstehst du? Oder habe ich euer Vertrauen nicht mehr? Ich bin sicher, dass du es nicht missbrauchen wirst, Lou. Aber zögere nicht zu lange. Denk daran, was ich dir schon auf der Bahnfahrt sagte. Ach, du irrst dich. Ich nehme nur Anteil an ihnen. So erkenne ich auch ihren Wert. Und das hilft mir, sie nicht zu lieben. Erkenne lieber deinen eigenen Wert. Ich muss fort. Da drüben ist jemand an der Hecke. Leb wohl. Wir sehen uns bald, Konstantin. Hm. Ich wollte, alles wäre so einfach, wie ihr es sieht. Hallo, Lou. Ja? Beinahe wäre der Herr über uns gestolpert. Vanya? Was machst du denn für ein Gesicht? Bist du erstaunt, dass noch andere hier spazieren gehen? Dann mache ich es besser. Das ist Anjetta aus dem Dorf. Mach einen Knicks, Anjetta. Ist sie nicht süß, Lou? Ja. Früher fand ich sie immer hässlich mit ihren roten Haaren. Aber der Geschmack wandelt sich eben. Guten Morgen, Anjetta. Du hast einen guten Geschmack, Vanya. Nur warum sagst du nichts, Anjetta? Warum drehst du den Kopf weg vor dem Sekretär des Herrn Gouverneurs? Ich habe Angst, euer Gnaden. Aber warum denn, Anjetta? Gefällt er dir nicht? Er ist kein guter Mensch, der Herr Sekretär. Wenn du mich nicht hättest, wolltest du nicht mit ihm hier unter dem Busch sitzen? Bestimmt nicht. Aber warum denn nicht, Kleine? Weg! Ich habe eben Angst vor ihm. Angst! Da läuft sie. Komisch. Die Kleine ist sonst nicht so. Aber ist sie nicht süß? Ja, reizend. Und von mir hat sie Angst. Da haben wir einander nun also erwischt. Was soll das heißen? Was hast du denn heute Morgen, treuer Wächter? Du hast mich mit ihr erwischt und ich dich in deinen tiefsten Gedanken. Du, Lou, das mit Anjetta, das bleibt unter uns, nicht wahr? Man muss doch mal ein bisschen was vom Leben haben. Ich sagte dir ja schon, ich bewundere deinen guten Geschmack. Wie lange glaubst du eigentlich, Papa, dass die Universität geschlossen bleibt? Das kann kein Mensch voraussehen. Mir persönlich könnte es ja gleichgültig sein, ob die Universität offen ist oder nicht. Ich werde eben dann ein paar Jahre später fertig. Noch Fleischjäger? Nein, danke, meine Liebe. Katja, Liebling, hast du die neuen Gesangsnoten aus Petersburg schon angesehen? Ich interessiere mich jetzt nicht für Gesang, Mama. Ich interessiere mich für die armen Kerle, die darauf angewiesen sind, rechtzeitig mit dem Studium fertig zu werden. Und die es jetzt wegen einer Lächerlichkeit unterbrechen müssen. Lächerlichkeit, mein Kind? Ich weiß wohl, dass meine Anordnung, die Universität zu schließen, für viele ein Unglück ist. Umso härter sind die zu verurteilen, die durch ihren Aufruhr dieses Unglück mutwillig über die anderen gebracht haben. Demadov, den du töten willst, und die anderen, die in die Bergwerke sollen, das sind Märtyrer für uns. Kadia. Jawohl. Fast alle haben so gedacht wie sie. Auch dein eigener Neffe Peter. Den könntest du heute wie die anderen in die Bergwerke nach Sibirien schicken, wenn er nicht durch Zufall aufgehalten worden wäre. Da sieht man doch, wie gut es ist, ein Riesenfahrt hier zu sein. Halt den Mund, Vanya. Katja. Wenn Papa es für seine Pflicht hielte, dann würde er auch Peter in die Bergwerke schicken. Du zweifelst doch wohl nicht daran, dass er sich nur von seiner Pflicht leiten lässt. Wie kannst du da seine Handlungen kritisieren? Wenn ich etwas dazu sagen darf. Ja, Lou Pavlovich? Ich meine, selbstverständlich schließt die Maßregel einer Universitätsschließung Ungerechtigkeiten ein. Deshalb kann sie aber doch vollständig gerecht innerhalb eines Systems sein, zu dem sie gehört. Nicht, dass ich dieses System ganz billige. Ich glaube, dass es sich überlebt hat. Aber solange es herrscht, muss man natürlich mit seinen Gesetzen arbeiten. Wie meinen Sie das, Lou Pavlovich? Sie billigen das System nicht, sagen Sie. Nun, keine Regierung ist fehlerlos, ebenso wenig wie die menschliche Natur. Für mich ist jedenfalls schwarz, schwarz und weiß, weiß und Tyrann, Tyrann. Also jetzt ist es aber genug. Mein Gott, Kinder. Müsst ihr denn eurem Vater immer wehtun? Ich kann ihn jetzt nicht allein lassen. Verächtlich hast du dich benommen, Lou. Jawohl, verächtlich. Was du da zu Papa gesagt hast, das mag ja ganz schön sein. Verstanden habe ich es nicht. Ich wollte es auch nicht verstehen. Denn es war doch nur eine Brühe, um deine wahren Ansichten zu verkleistern. Von Vanya erwarte ich ja nur Feigheiten. Oh, was für große Worte, holde Schwester. Aber du, Lou, dich hätte ich für stolzer gehalten. Es gibt viele Arten von Stolz, Katja. Ach was, du willst mich nur dumm machen. Ach, Lou. Warum musst du denn so zu mir sein? Die arme Mama tut mir leid. Jetzt muss sie reden und reden, um Papa zu beruhigen. Kinder sind Kinderjäger. Du musst sie nicht so ernst nehmen. Ich nehme sie auch nicht ernst, Liebste. Aber es verletzt mich, wie wenig meine Tochter zu denken versteht. Wie leidenschaftlich sie sich auf die Seite von Menschen schlägt, die nicht zu uns gehören. Es ist vielleicht wirklich eine neue Zeit, Lisenka. Du und ich, wir alle waren anders in unseren jungen Jahren. Ich denke manchmal, der feste Boden wankt jetzt wirklich unter uns. Liebster Jäger. Nein, nein, sei ganz ruhig, ich denke es manchmal. Aber ich weiß, dass es nicht so ist. Ein junger Mensch wie Lou, so klug, so besonnen, auch wenn er manchmal vorgibt, anderer Meinung als ich zu sein, ihm gestehe ich das zu. Er hat Substanz genug, um den richtigen Weg zu finden. Ein Mensch wie Lou gibt mir gewisse Hoffnung für unsere jungen Leute. Ja, wenn nur sein schreckliches Leiden nicht wäre. Ich fürchte mich jetzt einfach aber in hier... Aber Täubchen, du wirst ihn doch nicht wirklich für einen Nachtwandler halten. Er wollte in jener Nacht sicherlich nur das Beste. Nachtwandeln. Was für ein Unsinn. Ja, ich hätte es dir nicht erzählen sollen. Aber nun werde ich den Gedanken nicht los. Wenn er jetzt das nächste Mal nicht durch die Tür, sondern durchs Fenster kommt. Oh. Bitte, ich habe einmal gelesen, dass für Nachtwandler das Gesetz der Schwere aufgehoben ist. Aber mach dich doch nicht lächerlich, Lisenka. Nur Schlangen können an der Wand hinaufkriechen. Nein. Sei doch nicht so dumm, Lisenka. Ich bin deine Frau, ich mache mir Sorgen. Dumme Sorgen, vielleicht. Gewiss, denn ich bin ja nicht sehr klug. Warum bist du so blass, Jäger? Oh, siehst du, das höre ich lieber. So lange hast du mich das schon nicht gefragt. Es war mir gerade unwohl, weil du es nicht fragtest. Du lachst mich nur aus, Jäger. Nein, nein. Ich liebe dich, meine Lisenka. Ja. Sieh mal, Jäger, ich bewundere Lou. Gewiss, das tue ich. Ich liebe ihn beinahe. Aber manchmal sehne ich mich danach, dass er uns bald wieder verlässt. Lisenka? Ja, ich weiß, wie dumm das von mir ist. Ein Wunder, dass der Motor noch läuft. Wenn wir drin gesessen hätten, wären wir alle im Graben gelandet. Das Automobil sieht aus wie eine Schildkröte ohne Schale. Und Kiefer, ist wirklich nichts geschehen, Vanya? Doch. Was denn, Vanya? Nüchtern ist er geworden. Du, Lou, willst du es wirklich wagen, dieses Vehikel zur Reparatur in die Stadt zu fahren? Natürlich. Ich muss schon sagen, Kiefer geht mit einem Automobil schlimmer um als mit Pferd und Wagen. Das ist eben, weil diese Automobile keine Seele haben. Pferde haben Seelen. Und sie wissen, was sie tun müssen, wenn Kiefer betrunken ist. Väterchen Kiefer passt eben nicht mehr in die Zeit, Mama. Schon darum nicht, weil er Lou so gar nicht leiden kann. Ich bin Ihnen schrecklich dankbar, Lou Pavlovich, dass Sie das Automobil nach Petersburg bringen wollen. Nein, ich bin dankbar, dass Sie es mir anvertrauen, Jelisaweta mich erlauben haben. Lou hat leicht reden. Er darf fahren, aber ich nicht. Und dabei wäre ich so gerne mit. Gerade weil das Automobil jetzt so kaputt ist. Ich hätte mich so hübsch wie möglich gemacht und wäre bei Tante Tatjana aus dem zersplitterten Kasten gestiegen, wie eine Dryade aus einem Baumstamm. Gerade darum hat Papa es dir verboten, Kind. Man macht nicht solches Aufsehen. Sie werden also meiner Schwägerin Ihre Aufwartung machen, Lou Pavlovich? Ich werde glücklich sein, wenn Sie mich empfängt. Und bringen Sie die Tante mit heraus, Lou. Ja, ich werde mein Möglichstes tun, Jessica Jegorovna. Ach, Jelisaweta Michailowna. Darf ich Sie noch auf ein Wort bitten? Gewiss. Aber was gibt es noch? Jelisaweta Michailowna, ich muss vor meiner Abfahrt noch etwas mit Ihnen besprechen. Sie wissen, wie wohl ich mich hier fühle. Und ich habe auch das Empfinden, Sie alle, darf ich es sagen, Sie haben mich gern. Sie dürfen kein anderes Empfinden haben, Lou Pavlovich. Das macht mich glücklich. Aber... Nun, ich komme mir ein wenig überflüssig vor. Ich glaube, es wäre richtiger, wenn ich mich wieder von Ihnen trennte. Oh, Sie erschrecken mich, Lou Pavlovich. Gewiss, meine Besorgnis um das Leben meines Mannes hat sich gelegt. Aber Sie sind doch nicht nur sein Schutzengel. Jäger braucht Sie als seinen Sekretär. Selber schreiben kann er wegen seines ewigen Schreibkrampfes jetzt nicht. Und er würde sich bestimmt sehr ungern an einen anderen Herrn gewöhnen. Wir würden auch sicherlich keinen mit ihrer Bildung und ihren Kenntnissen finden. Darüber habe ich schon nachgedacht. Der Gouverneur ist geneigt, sich eine Schreibmaschine anzuschaffen. Wäre es nicht das Zweckmäßigste, er gewöhnte sich an eine. Dann würde er von niemandem mehr abhängen. Oh, ein vorzüglicher Gedanke, Lou Pavlovich. Könnten Sie diese Maschine nicht aus Petersburg mitbringen? Ja. Aber auch dann wird Jäger eine Zeit brauchen, bis er damit umgehen kann. Oh, etwas anderes wäre es natürlich, wenn Sie um Ihrer selbst willen fort wollen. Oh, Jelisaweta Michailowna. Wenn es im Leben auf Glücklichsein ankäme, ich würde mein ganzes Streben darauf richten, immer bei Ihnen bleiben zu können. Ich habe ja eine Art des Glücks kennengelernt, an die ich vorher nicht geglaubt hätte. Wir wollen Sie als stolzen Lenker sehen, Lou. Ist es damit nichts? Gewiss ist es damit etwas. Jetzt gleich. Ich werde mich also in Petersburg nach der besten Schreibmaschine umsehen, Jelisaweta Michailowna. Leben Sie wohl. Lou, grüß meinen Vetter Peter. Ich schreibe ihm morgen. Überlegen Sie sich Ihren Entschluss noch einmal, Lou Pavlovich. Ja, auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, Lou. Was er für einen Staub macht. Herrlich. Und ich wäre so gerne mit. Väterchen Kiefer wird böse sein, dass nun gerade Lou statt seiner fährt. Wo ist eigentlich Katja? Wollte sie Lou nicht abfahren sehen? Oh, Katja hat sich bestimmt schon allein von ihm verabschiedet. Was meinst du, Jessica? Vanya, du bist so gemein. Oh, nicht doch, süße Schwester. Siehst du, nun ist er fort nach Petersburg. Dort kann er in Ruhe alle seine Freunde besuchen. Steig ein, Konstantin. Gut, dass du pünktlich hier bist. Wir haben uns zu deiner Geduld bekehrt. Aber gib uns die Gewissheit, dass wir am Ende nicht vergebens geduldig sein werden. Wir brauchen Zeit. Nicht allein wegen praktischer Überlegungen. Auch darum, damit über unserer Tat nicht der Schatten eines Frevels liegt. Vielleicht kommen nach uns welche, die den neuen Weg ohne Nachdenken gehen können. Ich vermag es noch nicht. Du liebst zu schnell. Vielleicht. Ich wollte, ich könnte dir das Spintisieren abgewöhnen. Diese Tat braucht keinen Denker. Jede Tat braucht einen Denker, wenn sie gerecht sein soll, Konstantin. Einmal fasste ich Hoffnung, ich könnte auch den Gouverneur selber gewinnen. Ihm andere Ansichten eröffnen. Aber es war vergebens. Mein Gott. Dieser Mann, diese heiße, blinde Sonne. Ich rolle wie ein Komet neben ihm her und er ahnt nicht, dass der Augenblick, da unsere Bahnen zusammenstoßen, ihn in Stücke reißen wird. Und wann wird dieser Augenblick da sein? Gut, dieser Augenblick wird bald sein. Ich bringe mit dem reparierten Automobil eine neue Schreibmaschine nach Kremskoje hinaus. Der Gouverneur wird schnell Gefallen an ihr finden. In etwa 14 Tagen schicke ich die Maschine unter einem Vorwand nach Petersburg zurück. Du musst dafür Sorge tragen, dass sie mit einem starken Sprengmittel geladen wird. Die Explosion soll eintreten, wenn ein bestimmter Buchstabe niedergedrückt wird. Ist das klar? Das lässt sich wohl machen. Die Maschine muss unmittelbar von der Fabrik wieder nach Kremskoje gehen, damit später keine Spur zu uns führt. Da gibt es kaum Schwierigkeiten. Der Plan ist ausgezeichnet. Gut. Ich teile dir noch mit, welcher Buchstabe es sein soll. Ich bewundere dich, Lou. Du entwickelst einen technischen Verstand, der neu an dir ist. Jeder Mensch findet das Notwendige heraus, wenn er dazu gezwungen ist. Du wirst also noch etwa 3 Wochen durchhalten müssen. Einmal komme ich vorher noch hinaus. Geh in Petersburg zu keinem von uns. Mach dir darum keine Sorge. Begib dich nicht unnütz in Gefahr. Ist es unbedingt notwendig, dass du diese Tante Tatjana aufsuchst? Sie gilt als sehr klug. Eben darum. Wenn ich auch sie noch gewinne, wird niemand jemals Verdacht auf mich werfen. Sie ist die Schwester des Gouverneurs und ihre Meinung gilt viel in Kremskoje. Ich werde sie mit hinausnehmen. Sei auf alle Fälle vorsichtig. Sei bescheiden, lass dich nicht auf Diskussionen ein. Halte hier an, da drüben ist meine Bahnstation. Sei vorsichtig, Lou. Verlass dich auf mich. Ach, du sitzt schon hier, Vanya. Gewiss. Und mit sehr arbeitsamen Absichten, süße Schwester. Setz dich doch mit deinem Schreibzeug an den Fenstertisch. Ach, nein, ich muss allein sein. Ich gehe in mein Zimmer zurück. Wieso? Willst du Gedichte machen? An Lou vielleicht? Das sei nur vorsichtig. Lou ist ein sehr strenger Kunstrichter. Erstens will ich keine Gedichte machen. Und zweitens behandelt Lou mich anders als dich, nämlich als Erwachsenen. Und dann sei noch vorsichtiger, süße Schwester. Erwachsene machen immer mehr Dummheiten als Kinder. Lou weiß das bestimmt. Ach, du hast ja keine Ahnung von Lou. Was für ein Temperament, wenn von Lou die Rede ist. Meiner wie Katja. Na, was habe ich denn nun schon an Peter geschrieben? Lieber Peter, du wirfst mir vor, ich wäre nicht tätig genug. Das liegt daran, dass meine Familie immer von Neuem zur Betrachtung einlädt. Durch die Anpassung an unsere bewegten Verhältnisse habe ich mein beschauliches Temperament herausgebildet. Jetzt, während Lou vermutlich bei euch euren vorzüglichen Tee schlürft, sitze ich erschöpft in der Bibliothek. Erschöpft in der Bibliothek. Erschöpft deswegen, weil wir während Lous Abwesenheit zu Mamas Beruhigung immer bis Mitternacht auf der Lauer nach Mördern liegen müssen. Was machst du denn da? Ich schreibe. Wem? Hier stocke ich, denn draußen gibt es Lärm. Und jetzt stürzt Katja wie ein wirbelnder Federball herein und Jessica hinterher. Lass mich ans Telefon. Das ist mein Brief ist das. Gib ihn her. Und telefonieren wirst du nicht. Ob ich telefonieren werde, du Schlange, du falsche Schlange. Fräulein? Oh, es geht dich gar nichts an, wenn ich an Lou schreibe. Ich liebe ihn. Ich bin so gut wie verlobt mit ihm. Gib meinen Brief her. Verlobt? Und das alles hinter unserem Rücken, ja? Da hast du deinen Brief, du falsches Biest. Aber süße Schwester, entzückendes Heupferdchen. Mit wem willst du denn so eilig telefonieren? Das geht dich gar nichts an. Mit Lou natürlich. Fräulein? Nun machst du alles kaputt, Katja. Du bist so gemein. Aber warte doch, bis Lou wieder hier ist. So wichtig wird's doch nicht sein. Kannst du das beurteilen? Hier werde ich überhaupt nicht mehr mit ihm sprechen. Und ich bedauere, dass ich es jemals getan habe. Fräulein, ich werde ihm sagen, dass ich ihn verachte. Er ist ein Heuchler, eine Qualle, ein Judas. Fräulein, ich werde Jessica aufklären. Für einen solchen Schwindler ist sie trotz ihrer Schwachheit so gut. Fräulein, er glaubt, er allein wäre klug und alle anderen wären schwachsinnig. Aber vielleicht ist es umgekehrt. Fräulein, na endlich. Geben Sie mir Petersburg 793, aber sofort. Hier ist Kremskoje 11. Was für ein Geschrei, Katja. Ja. Man hört es bis in mein Arbeitszimmer. Lou Pavlovich, bitte. Na, was bedeutet denn das? Och, sie hat sich nur über Lou ein bisschen geärgert. Lou, bist du am Apparat? Sie sind ein abgefeimter, zweizüngiger Charakter. Leben Sie wohl für immer. Um Gottes Willen, was hat er denn getan? Nichts. Das heißt, sie hat eine Karte von ihm bekommen, mit der Adresse Katinka von Rasinkara. Und das sieht sie doch nun mal als Beleidigung an, wenn man Katja von Katinka ableitet. Ja, das ist ganz meine kleine Katja. Ach, ihr. Aber Täubchen, ruh dich doch jetzt mal aus. Stell dir vor, vielleicht hat Peter mitgehört, wie du dich benimmst. Das ist mir egal, was Peter gehört hat. Tante Tatjana, auf! Ich bin so froh, dich wenigstens für 2 Tage hier zu haben, Tatjana. Ja, Liebe. Weißt du, dieser Sommer erscheint mir einzig schön. Aber vielleicht muss er gerade darum das Abzeichen seiner Erdennatur tragen. Immer wieder fällt ein Schatten darauf. Du hast dir von jeher zu viel ängstliche Gedanken gemacht, liebste Lisenka. Ja, vielleicht. Du hast ja Jegor schon gesprochen. Ja. Er ist glücklicher und gelöster in diesen Wochen als seit langen Jahren. Es geht mir auch nicht um ihn. Erst war es Katja, die mir Kummer machte. Und jetzt ist es Jessica. Ich kann es mir nicht mehr verhehlen, dass sie Lou liebt. Kinderspiele, liebe Lisenka. Nichts weiter. War es mit uns anders? Nein. Auch wir schwärmten. Nein, das ist keine Schwärmerei mehr. Es geht tiefer. Warte nur ruhig ab, liebste Lisenka. Ich bin sicher, dass die Zeit alles von selber entscheiden wird. Ist Ihnen die Zeit während der Petersburger Tage so lange geworden wie mir, Lou Pawlowitsch? Sicher nicht. Denn Sie brauchen mich ja eigentlich nicht. Aber ich habe die Stunden gezählt. Sie haben aber doch genug zu tun gehabt, Jessica Jegorowna. Ihre Stickereien, Ihre Noten, die Aufsicht in der Küche. Ich wollte, Sie würden nicht so tun, als verstünden Sie nicht, was ich meine. Ich möchte immer mit Ihnen zusammen sein. Wir werden vielleicht viel zusammen sein können, Jessica Jegorowna. Obwohl ich Kremskoje bald verlassen muss. Sie gehen fort, Lou Pawlowitsch? Ja. Warum? Ich bin hier nichts mehr nütze. Das wissen Sie doch so gut wie ich. Seit gestern hat Ihr Vater nur noch eine Schreibmaschine. Und schon heute tippt er selber darauf herum. Und braucht mich nun bald als Sekretär nicht mehr. Aber wohin werden Sie gehen? Nach Petersburg, Jessica Jegorowna. Meinen Sie nicht, Ihre Tante würde sich freuen, wenn Sie eine Zeit lang bei ihr lebten? Lou, sagen Sie das im Ernst? Oh, das wäre herrlich. Im Herbst sollte Warum erst im Herbst? Warum nicht jetzt bald? Ihre Eltern könnten Sie vielleicht auch entbehren. Lou, Sie sind so lieb zu mir. Wir wollen hineingehen. Sehen Sie, alle sind schon im Gartensaal. Siehst du denn nicht, wie mich das empören muss? Der Sohn meiner Schwester richtet Kurse ein, weil die Universität geschlossen ist. Siehst du denn nicht, dass das Rebellion ist? Lieber Jegor, Peter ist ein erwachsener Mensch. Wie soll ich ihm Vorschriften machen? Außerdem finde ich, dass ein junger Mann seine Bildung ruhig in die eigene Hand nehmen kann, wenn der Staat ihm den Weg dazu versperrt. Also gut, mag Peter tun, was er will. Mag er vergessen, dass er mein Neffe ist. Aber dass er auch Katja zur Teilnahme an diesen Kursen verlockt. Und warum nicht? Die Universitäten sind unabhängig. Bald müssen die Eltern noch den Zaren um Erlaubnis fragen, ehe sie ihre Kinder lesen und schreiben lernen lassen. Mein Kind, rechne nicht so sorglos mit meiner Geduld. Die Universität hat sich in öffentliche Angelegenheiten gemischt. Und damit hat sie sich ihrer Unantastbarkeit begeben. Und die Härte meiner notwendigen Maßregeln wird nicht ausgeglichen, wenn sich ein paar reiche Jungen den Unterricht privat verschaffen. Dessen Wegfall für Unbemittelte viel schädlicher ist. Papa, da kennst du Peter schlecht. Der verschafft sich keinen Vorteil vor den Armen. Gerade für die Unbemittelten hat er die Kurse eingerichtet. Jeder kann daran teilnehmen, auch wenn er nicht zahlt. Ich höre wohl nicht recht. Das macht die Sache ja noch schlimmer, als ich dachte. Das macht sie gefährlich. Das macht sie verbrecherisch. Liebster Jegor... Eine solche Aufregung und so starke Worte ist das doch wahrhaftig nicht wert. Ich verstehe dich nicht. Lieber Papa. Eine Gegenuniversität. Das ist ein revolutionärer Akt, habt ihr mich verstanden? Und meine Tochter ist dabei und wendet sich gegen den Vater. Aber geh nur zu meinen Feinden. Mein Gott, Jegor, so ist es doch nicht gemeint. Sei doch gut, Jegor, ich bitte dich. Wenn Sie erlauben, Jegor Iwanowitsch, ich wüsste vielleicht etwas zur Lösung dieses Problems. Lou Pawlowitsch? Warum schicken Sie Katja und Wanda nicht auf ein Jahr ins Ausland? Das ist so typisch ein Vorschlag von Ihnen. Nur immer ausweichen. Warum nicht? wenn es zweckmäßig erscheint. Sie bereiten dann hier kein Ärgernis mehr und können in aller Ruhe studieren. Ja, das hätte wirklich etwas für sich. Ja, Papa, alle vornehmen jungen Leute werden ins Ausland geschickt. Wenn etwas aus uns werden soll, musst du es auch tun. Ich bin für Paris. Das würde alles lösen. Natürlich. Ich gebe euch Peter mit. Für Peter ist Paris notwendig. Es fehlt ihm an Graz. Na, mir würde das sachliche Berlin besser gefallen als gerade Paris. Jedenfalls werden wir reisen, Katja. Ich auf alle Fälle. Morgen mit Tante Tatjana nach Petersburg. Bitte, versteh mich doch, Papa. Ich gebe mir immer Mühe, euch zu verstehen. Beruhigen Sie sich doch, das sind doch nur leere Drohungen. Ich habe viel mehr Grund, verzweifelt zu sein. Meine Bewachung... Was ist denn geschehen? Mama, du bist ja weiß wie die Wand. Ein Brief an ihr. Ein neuer Drohbrief. Ach, der Brief selber ist ja gar nicht so schrecklich. Aber dass ich ihn erst heute Morgen fand und die ganze Nacht darauf gelegen habe, das ist mir so unheimlich. Erlauben Sie, dass ich mich entferne, Jelisaweta Michailowna. Vielleicht lässt sich noch etwas ermitteln. Ich gehe mit dir, Lou. Ja. Geht nur. Ach. Aber es wird ja keinen Zweck haben. Was steht in dem Brief, Mama? Schlimmer als bisher. Wenn Lermondorff und die anderen Studenten nicht begnadigt würden, würde Papa ihnen im Tode folgen oder vorangehen. Dies wäre die letzte Warnung. Aber wie er nur unter mein Kissen gekommen sein kann. Es ist sicherlich ganz natürlich zugegangen, Mama. Aber wie? Das werden wir wohl nie erfahren. Warum hat Lou nichts gehört? Ja, warum hätte er mehr hören sollen als wir, in deren unmittelbarer Nähe sich alles abspielte? Lou will von uns fort, Jessica. Ich weiß, Mama. Vielleicht ist es ihm auch unheimlich. Vielleicht sieht er, dass wir verloren sind und will nicht dabei sein. Aber Mama, kennst du ihn nicht besser? Und das sind doch alles Hirngespinste. Niemand ist verloren. Das ist doch ein Drohbrief wie viele. Alles ist jetzt so unheimlich, Kind. Auch der Konflikt mit Katja. Wohin soll das alles führen? Süße Mama, Lou wird schon etwas herausbringen. Da bin ich sicher. Wenn einer etwas tun kann, dann ist es Lou. Keine Spur, Vanya. Nirgends. Auch kein Kratzer an den Außenmauern. Ich könnte mich ohrfeigen, dass meine Bewachung so einen Erfolg hat. Also du kannst nun wirklich nichts dafür, Lou. Dann müsstest du schon zaubern können. Dieser Brief kommt von Demodovs Freunden. Aber beim Charakter des Gouverneurs ist sein Zweck verfehlt. Auch den Brief von Demodovs Mutter hat er höflich, aber abschlägig beantwortet. Das ist Demodovs Todesurteil. Du weißt es. Ich achte und liebe deinen Vater, Vanya. Aber... Aber? Ich finde nicht, dass er recht hat. Meinst du nicht, dass Demodovs Protest gegen die Regierung später als ein Beispiel von aufrechtem Mut gelten wird? Sicherlich. Aber ich kann Papa nachfühlen, dass er nun erst recht nicht nachgeben will. Wenn aber dein Vater nun sicher wüsste, dass diese Drohungen wahrgemacht werden, Vanya, würde er da nicht vielleicht um seiner Frau und um euretwillen nachgeben? Das glaube ich nicht, Lou. Vor allem wird er von dem Ernst dieser Drohung niemals zu überzeugen sein. Papa ist ja auch der Einzige, der ganz unerschüttert ist. Und ich muss sagen, das imponiert mir auch sehr. Ich wollte, ich könnte mit deinem Vater ganz einer Meinung sein. Auch später, Vanya. Ach, ich habe ja auch eine Verabredung. Ja, ja, Vanya. Ich muss auch jetzt ein bisschen allein sein. Mm-hmm. ein fremder Herr. Hast du Angst vor mir? Ich kenne euer Gnaden ja nicht. Ich tue dir doch nichts. Suchst du hier jemanden? Und euer Gnaden? Ich warte auf einen Freund. Ich weiß. Auf den Sekretär vom Gouverneur. Woher weißt du das? Ich habe euer Gnaden gesehen. Letzten Monat. Aber euer Gnaden sieht nicht so böse aus wie er. Hast du jemanden davon erzählt? Ich erzähle nie von was, was mich nichts angeht. Jetzt muss ich aber gehen. Wie heißt du? Anjetta. Du wirst niemand sagen, dass du mich hier getroffen hast, Anjetta. Ich sag doch, ich sag nie was. Ich muss gehen, ich hab's eilig. Weg ist sie. Konstantin. Du, Lou. Kennst du das Mädchen, das da wegläuft? Ja. Aber sie ist nicht sehr gescheit, sie wird nichts verraten. Konstantin, die Maschine geht morgen früh in die Fabrik. Ihr habt 4 Tage Zeit. Dann muss alles in Ordnung sein. Und? Nichts weiter. Ich habe dich hierher bestellt, weil ich hoffte, der Gouverneur würde noch Vernunft annehmen. Ich habe noch einen Versuch unternommen. Aber ich habe mich geirrt. Ich ahnte, dass ich mich irrte, aber ich musste alles versuchen, Konstantin. Verzeih. Und darum bestellst du mich hier heraus? Darum riskierst du, dass ich gesehen werde und alles verloren geht? Aber Lou, bist du toll? Vielleicht war ich es. Aber sei ruhig, es ist jetzt alles vorbei. Ich glaube nicht eher, dass es vorbei ist, bis es vorbei ist. Leb wohl, Lou. Gib mir Nachricht, wann ich dich abholen soll. Die Arbeit an der Maschine wird pünktlich besorgt. Er hat Angst. Ich habe keine Angst mehr. Lieber Gott, jetzt steht es nicht mehr bei mir. Wenn jetzt ein halbblödes Dorfmädchen die richtigen Worte zur richtigen Zeit sagt, dann ist alles entschieden. Ich kann nichts mehr daran tun. Mein Gott, ist das gut, dass ich daran nichts mehr tun kann. Das ist ja toll, Jessica. Ein sehr schmeichelhafter Brief von unserer Katja an mich. Dir schreibt sie, aber mich straft sie mit Verachtung wegen Lou. Sei froh, dann bekommst du wenigstens nicht so geschimpft wie ich. Ich habe Katja doch alles geschrieben, was Lou mir nach dem Drohbrief über Papa und so weiter gesagt hat. Ja. Ich habe es geschrieben, weil es einfach vernünftige Ansichten sind. Und da antwortet sie jetzt, na, hör mal zu. Mama hat mir geschrieben, dass Papa nun endlich erlaubt hat, uns nach Paris zu lassen, in ein paar Tagen schon. Das ist herrlich, Vanya, aber auch die höchste Zeit. Ich glaube, du bist noch nie ganz wach gewesen, Vanya. Reizend, nicht wahr? Und warum? Pass auf. Mir machst du Vorwürfe, aber siehst du nicht, dass Lou keinen Tag im Hause bleiben darf, wenn er solche Ansichten hat, wie er gesagt hat? Das ist gemein von Katja und so unlogisch. Hör nur weiter. Was wissen wir eigentlich von Lou? Ich weiß, dass er vollkommen gewissenlos ist. Wahnsinnig ist er. Dir imponiert das natürlich, aber siehst du denn nicht ein, dass er Papa ganz ruhig umbringen lassen würde? Wenn du ein Mann wärst, hättest du ihm längst gesagt, er müsste Jessicas wegen aus dem Haus. Also deswegen will sie ihn forthaben? Nein, nicht deswegen. Aber das begreifst du ja doch nicht, mein Vögelchen. Sei mal ein Mann. Schreibt Katja sehr passend weiter. Und nun meint Katja, Papa sieht und hört hier leider Gottes nichts. Eigentlich wäre es besser, er spielte im Beruf die Rolle, die er bei uns spielt, und umgekehrt. Dann wäre Volk und Familie zufrieden. Armer Mann, er opfert sich einem Popanz von Pflichtgefühl, und doch ist etwas Schönes an dem Unsinn. Ich weiß nicht, was mir mehr gefällt, das oder Lous Gewissenlosigkeit. Aber Papa ist nun einmal Papa und darum geht er vor. Na, Jessica, wie gefällt dir unsere Schwester? Sie tut mir leid, Vanya. Es muss arg sein, wenn man so hässlich über jemanden denkt wie Katja über Lou. Katja ist einfach dumm. Nein, sie ist ein Mädchen wie du auch, mein Süßes. Aber mach dir keinen Kummer darum. Was meinst du, was ich mit meiner Anjetta auszustehen habe? Wir Männer haben eben auch ein schweres Leben. Wo ist denn Lou? Bei Papa. Sie haben furchtbar ernste Gespräche miteinander. Ich glaube, Lou ist der Drohbrief doch sehr in die Knochen gefahren. Dass es möglich war, diesen Brief einzuschmuggeln, hat mich endgültig davon überzeugt, dass meine Anwesenheit nutzlos ist. Ich verstehe, dass Ihre eigenen Aufgaben Sie stärker locken als die Arbeit bei einem alten Mann, Lo Pavlovich. Aber Sie müssen zumindest noch bleiben, bis die Schreibmaschine von der Fabrik zurückkommt, nicht wahr? Wenn Sie es wünschen, natürlich gern. Sie werden dann der Letzte sein, der vor meiner Frau und mir Kremskoje verlässt. Es wird recht einsam hier werden. Aber auch das hat gewiss ein Gutes. Gewiss, Jäger Iwanowitsch. Und sagen Sie niemals wieder, dass Ihre Anwesenheit nutzlos gewesen ist, Lo Pavlovich. Der Mensch ist niemals nutzlos, solange er lebt. Und ein Mensch mit Ihren Gaben schon gar nicht. Ich danke Ihnen, Jäger Iwanowitsch. Aber meine Aufgabe, jede Bedrohung von Ihnen fernzuhalten... Ihre Aufgabe hier war, meine Frau zu beruhigen. Ihr das Bewusstsein zu geben, dass ich sicher bin. Und diese Aufgabe haben Sie trefflich erfüllt. Und wir danken Ihnen die allerglücklichsten Tage. Dass Sie gegen kindische Ränke wie diesen Drohbrief machtlos sind, wer wird Ihnen das verdenken? Wie? Sie glauben nicht an den Ernst dieses Briefes, Jäger Iwanowitsch? Ein Mann wie ich lebt immer in der Nachbarschaft der Totenkammer. Mein Vater lebte so, mein Großvater. Feinde der Ordnung leben immer. Müssen es Feinde der Ordnung sein, Jäger Iwanowitsch? Ich könnte mir denken, dass für Ihre Gegner die Ordnung nur anders aussieht. In Ihren Jahren habe ich ähnliche Gedanken gehabt, Lo Pavlovich. Nicht nur die Gedanken wandeln sich, auch die Zeiten werden anders. Die Ordnung ist in allen Zeiten gleich. Es bewegt mich, dass Sie Sorge um mich haben, Lo Pavlovich. Aber sollte ich mir selber die gleiche Sorge machen? Nein. Nur in der eigenen Sicherheit kann ich jeden Tag tun, was notwendig ist. Jäger Iwanowitsch, die Jugend unserer Tage ist eine andere Jugend als Ihre und die vor Ihnen. Ich weiß es. Aber Herrschaft ist notwendig. Ich weiß, Sie haben meinen Ablehnungsbrief an die Mutter dieses Demadov nur mit Widerstreben niedergeschrieben. Aber sagen Sie mir, was anders ich hätte tun sollen. Sagen Sie es. Ich habe nichts zu sagen. Sie sind der Gouverneur. Ja, und das heißt, mir bleibt die Verantwortung. Ihr habt es leicht, ihr Kinder. Meine Kinder. Ja, ja. Mir ist nicht anders, als wären auch Sie mein Sohn, Lo Pavlovich. Und die Söhne wissen nichts von den Schmerzen der Väter. Eure Exzellenz. Sie warnen mich vor Gefahren, die Sie so wenig kennen wie ich. Das rührt mich sehr. Aber soll ich an solche Gefahren glauben? Oh, Lo Pavlovich. Nehmen Sie denn im Ernst an, einer, der etwa den Zaren kennte, könnte seine Hand gegen ihn erheben? Ich kann es nicht sagen. Ah, Vanya. Wartest du schon lange in meinem Zimmer? Oh nein. Nicht allzu lange. Ich habe mir mit deinen Büchern die Zeit vertrieben. Nun, morgen brauchst du vorerst keine Bücher mehr. Da wird dir das Leben genügen. Schon auf der Reise. Und dann in Paris. Du wirst staunen. Ja, natürlich. Ist dir etwas, Vanya? Nichts, nein. Freust du dich eigentlich gar nicht, dass es nun endlich soweit ist? Doch, natürlich. Lou, hör einmal. Ja? Da neben deiner Schreibmappe der Zettel, ich sah ihn ganz zufällig. Die Handschrift darauf ist doch ganz ähnlich wie die in dem Drohbrief. Ach, das... Ja, nicht wahr? Ich glaube auch, dass man sie für dieselbe halten kann. Ich habe versucht, sie aus dem Gedächtnis nachzuahmen, damit man eventuell auf die Spur des Schreibers kommen kann. Ach so. Ja, so ist das also. Wie denn sonst, Vanya? Du hast doch nicht etwa geglaubt, ich hätte den Drohbrief geschrieben. Nein, natürlich nicht. Was für eine Idee. Dein Vater will ja nicht, dass die Sache weiter verfolgt wird. Er hat den Brief zerrissen. Es war ziemlich schwer, so ohne Unterlage die Schrift herauszukriegen. Das glaube ich, Lou. Eine fabelhafte Leistung. Oh, mein lieber Lou. Das kommt mir doch beinahe so vor, als hättest du mich einen Augenblick im Verdacht gehabt. Nicht? Naja. Wie geht es denn der kleinen Agnetta? Hat Abschiedsschmerzen. Wird sich aber wohl rasch trösten, denke ich mir. Hast du sie oft gesehen? Beinahe jeden Tag. Du kennst ja die Stelle an der Weißdornhecke. Ja, gewiss. Die kenne ich. Hat Agnetta nie etwas von Fremden erzählt, die sich dort herumgetrieben haben? Fremde? Wer kommt hier schon in die Gegend? Hat sie gar nichts davon gesagt? Das könnte doch möglich sein. Ich verstehe dich nicht. Nein, sie hat nichts gesagt. Agnetta interessiert sich nicht für Fremde, sondern für mich. So. Dann ist ja alles in Ordnung. Du solltest dich weniger für Agnetta und mehr für Jessica interessieren. Das Vögelchen guckt vor Kummer kaum noch aus den Augen. Es tut mir bitter leid darum. Aber Petersburg wird sie ablenken. Ich bin so dankbar, dass Jessica nach Petersburg geht. Sieh die Rosen, Mama. Ich will noch alle Vasen damit vollstellen. Wenn Vanya und ich heute Abend fort sind und Lou morgen auch, dann soll es hier wie in einem Hochzeitshaus aussehen für Papa und dich. Sag, Mama, für dich und Papa muss es doch einmal ganz schön sein, wenn wir alle nicht da sind. Ich habe oft gedacht, als wir mit unseren Geburten so gleich nacheinander angerückt sind, dann müssen wir euch doch recht im Wege gewesen sein. Ja, wenn wir nicht selber dran schuld gewesen wären, hätten wir uns sicherlich geärgert. Gott, was denkst du? Sie hätten sich doch schrecklich gelangweilt ohne uns. Vanya. Oh, wir wollten sie nicht erschrecken, Jelisaweta Michailowna. Lou und ich wollten eben noch einmal mit dir zusammen sein. Ach, du bist ein ganz anmaßender Junge, Vanya. Du mit deiner Faulheit. Du hast vor dem zweiten Lebensjahr überhaupt nicht gesprochen. Und vor dem zehnten nicht einen einzigen Witz gemacht. Es kommt nicht auf die Schnelligkeit an, süße Schwester, sondern auf die Qualität. Und du? Ich möchte nicht, dass ihr jetzt am letzten Tag noch zu streiten anfangt. Vanya, komm mit in dein Zimmer. Ich bekomme euren großen Koffer nicht zu. Mama, soll ich dir helfen? Nein, mein Kind. Bleib nur hier. Lass dich. Sie wollen nicht mit mir allein sein, nicht wahr, Jessica? Wie können Sie das fragen, Lou? Es kommt ja auch nicht mehr darauf an. Es ist ja der letzte Tag. Ich bitte Sie, Jessica. Sie sollen mir wehtun, so viel Sie wollen, aber verschonen Sie sich selbst. Ich tue mir nicht weh, Lou. Habe ich nicht etwas, worauf ich mich freuen kann? Ich bin in Petersburg. Heute Abend schon. Und Sie, Lou, werden Sie nicht auch bald in Petersburg sein? Nicht wahr? Das werden Sie doch. Jessica. Jessica, ich bin ein Niemand. Das haben Sie hier draußen in Kremskoje leicht vergessen können. In Petersburg werden Sie daran denken müssen, ob Sie wollen oder nicht. Wenn ich nicht mehr Ihres Vaters Sekretär bin, werden Sie mich nicht empfangen dürfen. Ach, was für ein Unsinn, Lou Pawlowitsch. Und ich wäre der Letzte, der Sie in solche Verlegenheit bringen würde. Auch dann, wenn Sie selber gegen den Brauch handeln wollen. Glauben Sie mir, wir dürfen einander nicht wiedersehen. Was ich damals von Petersburg sprach, war ein Irrtum. Das war eine verrückte Hoffnung. Inzwischen habe ich mit klarem Kopf nachgedacht. So hasse ich Ihren klaren Kopf. Sie werden ihn bald segnen. Gehen Sie nach Petersburg, lenken Sie sich ab, so wie ich mich ablenken werde. Es gibt Dinge, die unmöglich sind, Jessica. Nichts ist unmöglich, wenn man nur will. Jessica, Sie werden bald anderes zu bedenken haben als unser kurzes Sommermärchen. Nur um eines bitte ich Sie. Was Sie auch hören mögen, glauben Sie niemals, ich hätte Ihnen Unrecht tun wollen. Versprechen Sie mir das? Sie wissen, dass ich Ihnen alles auf der Welt versprechen würde. Leben Sie wohl, Jessica. Einmal werden Sie anders denken, Lou. Bestimmt werden Sie einmal anders denken. Ich habe Geduld. Ich werde immer an Sie denken. Es ist wirklich so, wie Jessica gesagt hat. Es ist wie in unserem ersten Ehejahr. Wir sind allein im Haus. Auch Lou geht in ein paar Minuten. Ein Freund holt ihn ab. Ich habe ihn schon verabschiedet. Es tut mir leid, dass er geht. Ja. Aber vielleicht werden wir nun wirklich ein paar Wochen lang ganz außerhalb der Welt sein können. Ach, ich wollte, wir wären es immer, Jäger. Nicht ohne die Kinder natürlich. Aber ich wünschte mir, es gäbe für dich und mich nur noch unser Leben hier draußen. Das wird den Menschen nicht geschenkt, während sie leben, Lisenka. Oh, du bist unruhig? Ja, ich habe den Kindern nicht genug gesagt, wie sie sich im Ausland verhalten müssen. Dann schreib ihnen doch nach Berlin ins Hotel. Jetzt sitzen sie schon im Zug dorthin. Aber willst du dich nicht vorher hinlegen? Es wäre besser. Warum bist du so blass, Jäger? Mir ist sehr wohl, Liebe. Ach, Lisenka. Geh nur hinaus und sage dem Lou Lebewohl. Was wartest du noch, Lou? Wir müssen fort. Es ist doch alles geschehen. Ja. Die Schreibmaschine kam gestern Abend. Der Gouverneur wird sie bald benutzen. Sie ist auf den Buchstaben J eingestellt, wie du es angeordnet hast. Komm jetzt. Nein. Ich gehe nicht, ohne Jelisaweta Michailowna Lebewohl gesagt zu haben. Das ist doch Irrsinn. Jeden Augenblick. Beruhige dich. Vor heute Abend benutzt der Gouverneur die Maschine nicht. Und ich kann so nicht gehen. Willst du mir glauben, dass ich hier glückliche Tage gehabt habe? Es waren Tage genug. Komm. Wie lieb von Ihnen zu warten, Lou Pavlovich. Ja, das ist nun unser Abschied. Das ist mein Freund Konstantin Petrovich, Jelisaweta Michailowna. Wie freundlich von Ihnen, dass Sie Lou Pavlovich abholen. Wir lassen ihn nicht gerne fort. Sie werden die Ruhe brauchen, Jelisaweta Michailowna. Wir haben Ihnen so viel zu danken, Lou Pavlovich. Nein, ich bin es, der zu danken hat. Nein, nein, nein. Wir werden Sie sehr vermissen. Nicht einmal als Schutzengel, auch nicht so sehr als Sekretär. Ihr Ersatz, die Schreibmaschine, ist ja gestern pünktlich aus der Fabrik angekommen. Aber wir werden Ihre Klugheit vermissen. Ihr ausgeglichenes Temperament, Ihre Freundlichkeit. Ich fürchte, wir müssen aufbrechen. Also, Lou Pavlovich, ja, wie soll ich es Ihnen nur sagen? Mein Gott, was ist das? Hören Sie denn nicht? Jäger versucht schon selbstständig zu sein. Er schreibt an die Kinder. Also nicht viele Worte. Leben Sie wohl, Lou Pavlovich. Und haben Sie es gut. Ein Wort noch, Jelisaweta Michailowna. Nein, ich muss hinein. Jäger soll sich jetzt nicht überanstrengen. Nur noch ein Wort, ein wichtiges. Mein Gott, ich kann es doch nicht vergessen haben. Du kannst ja schreiben, wir müssen jetzt aufbrechen. Nein, Jelisaweta Michailowna. Wir müssen noch darüber sprechen, dass Sie für das Auto einen Chauffeur anstellen. Kiefer mit seinen Schnäpschen ist doch zu unzuverlässig. Ja, ich habe schon daran gedacht, aber Jäger meint, die revolutionäre Partei schmuggelt auf diese Weise Leute in die Häuser. Er möchte kein zweideutiges Element zwischen unsere treuen Dienstboten bringen. Ja, da gebe ich ihm vollkommen recht. Jelisaweta. Eine gute Reise, Lou Pavlovich. Jelisaweta Michailowna. Bitte, Sie dürfen mir nicht böse sein. Ich muss mich jetzt zum Jäger kümmern. Auch Ihnen eine gute Reise, Konstantin Petrovich. Jelisaweta. Vater, keine Schande. Ja, ich bin gleich fertig, Lisenka. Unser Schutzengel ist abgereist und ich habe augenblicklich keinen anderen als... Komm jetzt endlich, lass mich. Hast du Demodow und unsere anderen Freunde vergessen? Mein Gott, wenigstens sie darf nicht. Wenn sie ihn so liebt, wie du erzähltest, ist es doch das Beste. So, seid doch vernünftig. Ich muss doch noch einen anderen Weg gehen. Es gibt immer nur den einen Weg, das weißt du. Und du bist diesen einen Weg aus freiem Willen gegangen. Oh, Konstantin. Komm. Nein. J. J ist ein seltener Buchstabe. Der Gouverneur heißt zwar Jäger, aber er wird seinen Namen noch nicht in der Maschine schreiben. Stellen könnt eure Mutter... hinter meinen Stuhl legt den Arm um mich. Legt den Arm um mich und tut die nicht mehr neue, aber immer wieder gern gehörte Frage: Warum bist du so blass? Komm, komm, komm. Wir haben hier nichts mehr verloren. Nichts. Alles. Sie hörten vom Hessischen Rundfunk Der letzte Sommer von Simon Glas nach Motiven der Erzählung von Ricarda Huch. Die Personen und ihre Sprecher waren Lou Pavlovich, Walter Andreas Schwarz, der Gouverneur Jegor Ivanovich, Hermann Schomberg, Lisenka, seine Frau Brigitte König, deren Kinder Katja, Maria Magdalena Thiesing, Jessica, Waltraud Schmal, Vanya, Bruno Hildebrandt, Tatjana, Luise Glau, Konstantin, Robert Seibert, Agneta, Renate Zillesen, Kiefer, der Kutscher, Walter Griesmann. Ton, Reinhard Krawulski, Regie, Frenze Roloff.